ARD. Volker Ulrich. 8 Tage im Mai. Die letzte Woche des Dritten Reiches. Gelesen von Peter Bieringer. Folge 4. 1. Mai 1945. Selbstmordepidemie. Der Fall der Minen. Am 1. Mai 1945 schrieb eine Lehrerin aus der Mine in ihr Tagebuch: Freitote, am Sinn des Lebens irre geworden. Hinter dieser kurzen Notiz verbarg sich ein Drama, das zu DDR-Zeiten totgeschwiegen wurde und erst seit wenigen Jahren ins gesamtdeutsche Gedächtnis eingegangen ist. Nirgendwo sonst nahmen sich Anfang Mai 1945 so viele Menschen das Leben wie in der Mine. Die vorpommersche Hansestadt an der Peene war bis kurz vor Kriegsende von Luftangriffen verschont geblieben. Zwar trieb Fliegeralarm die rund 15.000 Einwohner immer wieder in die Keller, doch die Bombengeschwader flogen stets weiter und luden ihre todbringende Last über Stettin, Anklam oder Berlin ab. Seit Januar 1945 wälzte sich allerdings ein nicht abreißender Strom von Trecks aus Hinterpommern, Ost- und Westpreußen durch die Stadt. Viele Privatwohnungen und öffentliche Gebäude waren voll belegt mit Flüchtlingen, die Zwischenstationen auf ihrem beschwerlichen Weg nach Westen machten. Ende April 1945, als die Rote Armee näher rückte, machten sich die Amtsträger von Partei und Staat, die eben noch das Durchhalten bis zum Endsieg gepredigt hatten, als Erste aus dem Staub. Auch die in und um der Mine stationierten Einheiten der Wehrmacht dachten gar nicht daran, die Parole vom heroischen Untergang auf sich selbst zu beziehen. Sie verließen fluchtartig die Stadt, nachdem sie die Brücken über die Peene und ihre Nebenflüsse, die Trebel und die Tollense, gesprengt hatten. Das hatte für die Zurückgebliebenen fatale Folgen. Der Fluchtweg nach Westen war abgeschnitten. Die Einwohner, die sich nicht rechtzeitig abgesetzt hatten, und Hunderte von Flüchtlingen saßen buchstäblich in der Falle. In angstvoller Anspannung erwarteten sie das Einrücken der sowjetischen Truppen. Die Angst war durchaus berechtigt, denn viele wussten aus Erzählungen von Soldaten, welche Verbrechen SS und Wehrmacht in den eroberten Gebieten der Sowjetunion begangen hatten. Das Unternehmen Barbarossa, das mit dem deutschen Überfall am 22. Juni 1941 begonnen hatte, war von vornherein angelegt gewesen als ein Vernichtungskrieg, der nach dem Willen Hitlers und seiner folgsamen Generalität auf die Ermordung und Versklavung großer Teile der Zivilbevölkerung zielte. Hunderttausende sowjetische Kriegsgefangene ließ man bereits in den ersten Kriegsmonaten verhungern. Fast 1 Million Leningrader kamen bei der Blockade der Stadt 1941 bis 1944 ums Leben. Millionen junger Russinnen und Russen wurden als sogenannte Ostarbeiter ins Dritte Reich verschleppt und zur Zwangsarbeit herangezogen. Bei ihren Rückzügen an der Ostfront seit 1943 wandten die Deutschen die Methode der verbrannten Erde an. Das heißt, sie zerstörten alles, was dem Gegner irgendwie von Nutzen sein konnte. Ganze Regionen wurden in tote Zonen verwandelt. Im Oktober 1944 hatte die Rote Armee in Ostpreußen zum ersten Mal die Reichsgrenze überschritten. Während ihres Vormarsches war sie überall auf die Spuren der deutschen Vernichtungswut gestoßen. Fast jeder Rotarmist hatte zudem Verluste von Familienangehörigen zu beklagen. Der Hass auf die faschistischen Eindringlinge und das Bedürfnis nach Rache, durch die sowjetische Propaganda noch zusätzlich geschürt, entluden sich in einer ersten Welle von Gewalt. Der Name Nemmersdorf wurde zum Menetekel. Hier stießen Wehrmachtssoldaten, als sie den kleinen Ort zurückeroberten, auf die Spuren eines Massakers, dem etliche Zivilisten, vorwiegend ältere Männer und Frauen, zum Opfer gefallen waren. Ende Oktober 1944 gelang es der Wehrmacht noch einmal, die Rote Armee hinter die Reichsgrenze zurückzudrängen. Doch der am 12. Januar 1945 begonnenen sowjetischen Großoffensive hatten sie kaum noch etwas entgegenzusetzen. Innerhalb von nur 3 Wochen stießen die sowjetischen Truppen 500 Kilometer nach Westen vor, befreiten die besetzten und annektierten polnischen Gebiete und eroberten den größten Teil Ostdeutschlands. Jetzt setzte sich verstärkt fort, was bereits beim ersten Einfall in Ostpreußen begonnen hatte. Der erbarmungslose Vernichtungskrieg, den Wehrmacht und SS gegen die Sowjetunion geführt hatten, schlug auf die deutsche Zivilbevölkerung zurück. Soll die deutsche Mutter den Tag verfluchen, an dem sie einen Sohn geboren hat? Sollen die deutschen Frauen jetzt die Schrecken des Krieges verspüren? sollen sie das, was sie den anderen Völkern zugedacht haben, selber erleben, schrieb ein Soldat aus dem westukrainischen Tiraspol am 30. Januar nach Hause. Die Wucht der Vergeltung traf vor allem jene, die sich nicht rechtzeitig auf den Weg nach Westen gemacht hatten. Plünderungen und Vergewaltigungen waren an der Tagesordnung. Die Berichte über die Gräueltaten verbreiteten sich mit Windeseile, und sie hatten auch die in der Min ausharrenden Menschen vor Augen, als sie voller Angst dem Auftauchen der ersten Rotarmisten entgegensahen. Der 30. April war ein strahlender Frühlingstag. Am Morgen drang aus der Ferne Geschützdonner herüber, und immer deutlicher zu vernehmen war das rasselnde Geräusch der sich nähernden Panzer. Die Bewohner der Mines und die Flüchtlinge suchten Zuflucht in den Kellern. Frauen schwärzten ihre Gesichter mit Ruß und banden sich zerschlissene Kopftücher um, um möglichst unattraktiv zu erscheinen. Einige mutige Bürger hängten weiße Bettlaken und Handtücher aus den Fenstern als Zeichen der kampflosen Übergabe. Am Vormittag erreichten die Spitzen zweier sowjetischer Panzerbrigaden den südlichen Stadtrand. Da die Brücken gesprengt worden waren, konnten die Kampftruppen nicht, wie geplant, rasch weiter nach Westen Richtung Rostock vorstoßen. Gegen Mittag stauten sich Panzer und andere Fahrzeuge bis in die Altstadt hinein. Nach zwei kurzen Schießereien war der Min am Nachmittag vollständig von sowjetischen Truppen besetzt. Bereits vor dem Einmarsch hatten sich 21 Einwohner das Leben genommen. In der Nacht zum 1. Mai begann ein wahrer Albtraum. Die Panzer, die Schützenpanzer, die Flugabwehrlafetten, die Lastwagen, die gewaltigen Mengen von Kriegsgerät hatten die Stadt in ein unruhig brodelndes Heerlager verwandelt, schreibt der Historiker und Dokumentarfilmer Florian Huber in seiner Darstellung der Deminer Ereignisse. Hunderte von Soldaten, in ihrem Siegeszug gebremst, schwärmten aus auf der Suche nach Uhren, nach Schmuck, nach Schnaps, nach Frauen, nach Spaß und Lust und Gewalt. Zum Triumphgefühl des Sieges über die Nazis, der so kurz bevorstand, kam die Feierlaune zum 1. Mai. In dieser Nacht brannten in der Min die ersten Häuser. Die dicht beieinander stehenden Fachwerkhäuser boten den Flammen reichlich Nahrung. Das Feuer wütete mehrere Tage. Am Ende waren große Teile der Altstadt zerstört. Schlimmer war der Schrecken, den marodierende, häufig betrunkene Rotarmisten in diesen Tagen verbreiteten. Hunderte Frauen und Mädchen wurden vergewaltigt, zahlreiche Bewohner getötet, Wohnungen ausgeraubt. Was folgte, war ein Massenselbstmord, wie er sich in diesem Ausmaß in keiner anderen deutschen Stadt in der Schlussphase des Krieges ereignet hat. Es scheint, als habe eine kollektive Panik, eine Art Massenhysterie die Menschen erfasst. Scharenweise suchten ganze Familien den Freitod. Hören wir dazu noch einmal den Chronisten Florian Huber. Unter den Toten waren Säuglinge und Kleinkinder, Schüler und Halbwüchsige, junge Männer und Frauen, gesetzte Ehepaare, Leute in den besten Jahren, Ruheständler und Greise. Die Herkunft der Menschen, ihre Berufe, ihr Status in der Gesellschaft folgen keinem Muster. Hunderte Flüchtlinge aus Pommern, Ost- und Westpreußen und anderen Gegenden waren darunter, aber auch hunderte Bürger aus der Min und der näheren Umgebung. Es starben Arbeiter und Angestellte, Beamte und Handwerker. Ärzte und Apotheker, Hausfrauen, Witwen und Kriegerwitwen, Kaufmänner und Polizisten, Direktoren und Buchhalterinnen, Rentner und Lehrer. Die Selbstmörder von der Min waren ein Querschnitt und Abbild der kleinstädtischen deutschen Gesellschaft. Gruppe Ulbricht in Berlin. Als wir nach Berlin kamen, konnte man vor Qualm kaum den Weg durch die Trümmer finden. Das war der erste Eindruck, den Walter Ulbricht erhielt, als er am 1. Mai 1945 nach 12 Jahren Abwesenheit in die noch umkämpfte Reichshauptstadt zurückkehrte. Ulbricht stand an der Spitze einer 10-köpfigen Gruppe kommunistischer Funktionäre aus Moskau, der sogenannten Gruppe Ulbricht, die dazu bestimmt war, der sowjetischen Besatzungsmacht zur Hand zu gehen. Berlin war für den damals 51-jährigen gelernten Tischler kein fremdes Terrain. Von 1929 bis 1932 war er Sekretär der KPD-Bezirksleitung Berlin-Brandenburg gewesen, kannte sich also mit den Verhältnissen der dortigen Arbeiterbewegung aus. Sein Weg in die Emigration nach 1933 hatte ihn über Paris und Prag nach Moskau geführt. Als er Ende Januar 1938 in der sowjetischen Hauptstadt eintraf, waren die stalinschen Säuberungen noch in vollem Gange. Auch die führenden deutschen Kommunisten, die aus Hitler-Deutschland in die Sowjetunion geflohen waren, gerieten in das Räderwerk der Verfolgungen. Von den 9 Mitgliedern oder Kandidaten des Politbüros der KPD 1932-33 wurden 5 ermordet, 2 starben eines natürlichen Todes und nur 2 überlebten den Terror. Walter Ulbricht und der Parteivorsitzende Wilhelm Pieck. Um alle Säuberungswellen zu überstehen, bedurfte es besonderer Fähigkeiten und über die verfügte Ulbricht offenbar in hohem Maße. Er verkörperte den klassischen Typus des Apparatschiks, der, ohne jemals große Gefühlsregungen zu zeigen, widerspruchslos sich dem Herrschaftsanspruch Stalins unterwarf und alle Richtungswechsel seiner Politik mitvollzog. Eine gewisse Bauernschleue haftete ihm an, ein Instinkt, der es ihm ermöglichte, sowjetische Wendungen in der politischen Linie zu erahnen und sich darauf einzustellen, und er scheute sich nicht, sowjetische Anordnungen zuweilen mit List, Härte und Rücksichtslosigkeit gegenüber den eigenen Genossen durchzusetzen. So charakterisierte ihn Wolfgang Leonhard, ein Mitglied der Gruppe Ulbricht. Eben diese Eigenschaften disponierten Walter Ulbricht dazu, eine führende Rolle beim Aufbau der Nachkriegsordnung in der sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR zu spielen. Seit die Wehrmacht nach der verlorenen Panzerschlacht bei Kursk im Juli 1943 in die Defensive gedrängt und die Initiative endgültig an die Rote Armee übergegangen war, hatten auch die deutschen Kommunisten im Moskauer Exil begonnen, sich auf das Kriegsende vorzubereiten. Im Februar 1944 rief die KPD-Führung unter Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht und Anton Ackermann eine Arbeitskommission für politische Probleme ins Leben, die sich über die Grundlagen der Nachkriegsgestaltung Deutschlands Klarheit verschaffen sollte. Das Ergebnis der Diskussionen schlug sich nieder in einem Aktionsprogramm der kämpfenden Demokratie vom Oktober 1944. Darin wurde unter anderem als Sofortprogramm gefordert, die Verhaftung und Aburteilung der Nazimörder und Kriegsschuldigen für ihre Verbrechen am eigenen Volke und an den anderen Völkern. Eine gründliche Säuberung des gesamten Staatsapparats und der Kommunalverwaltungen von allen faschistischen Elementen, die Auflösung aller faschistischen Organisationen, die Inangriffnahme von Maßnahmen zur Wiedergutmachung der den anderen Völkern, besonders dem Sowjetvolke, zugefügten Kriegsschäden, sowie die energische Entfaltung einer wahren Demokratie, die die staatsbürgerliche Freiheit aller Volksangehörigen ohne Unterschied der Herkunft, des Standes, der Rasse und der Religion sichert. Allerdings war die Exilführung der KPD nicht frei in ihren Entscheidungen. Sie musste ihre Vorstellungen mit den übergeordneten Interessen der sowjetischen Instanzen abstimmen. Die Rolle des Mittelsmannes übernahm Georgi Dimitrov, ehemals Generalsekretär des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale, seit Dezember 1943 Leiter der Abteilung für internationale Information beim ZK der KPDSU. Stalins Vorgaben waren klar. Er ging davon aus, dass auf die Niederlage Nazi-Deutschlands eine lange Periode der Besatzung folgen würde. Eine unmittelbare Einführung des Sozialismus in der von der Roten Armee okkupierten Zone hielt er weder für möglich noch für wünschenswert. Vielmehr sei es Aufgabe der antifaschistischen Kräfte, zunächst eine bürgerlich-demokratische Umgestaltung in die Wege zu leiten, gewissermaßen als Fortsetzung und Vollendung der Revolution von 1848. Noch setzte der Diktator im Kreml nicht auf eine Teilung Deutschlands und die Etablierung eines unter sowjetischer Kuratel stehenden Separatstaates. Er wollte sich Einfluss auf die Entwicklung in ganz Deutschland sichern und war daher zunächst bestrebt, die westlichen Alliierten in der Anti-Hitler-Koalition nicht zu verprellen, indem er offen auf die kommunistische Machtübernahme im östlichen Teil Deutschlands zusteuerte. Parallel zu den programmatischen Vorarbeiten trieb die KPD-Spitze die Personalplanungen für die Rückkehr nach Deutschland voran. Im Juli 1944 nahm Wilhelm Pieck die Tatsache, dass die Rote Armee bald in deutsche Gebiete kommt, zum Anlass, um bei Dimitrov anzuregen, eine größere Zahl Kader in das Land zu schicken, die den Kampf der Hitlergegner organisieren sollten. Im August stellte Pieck im Auftrag Dimitrovs eine Liste von Genossen zusammen, die in Frage kamen. Um sie auf ihre Mission in Deutschland vorzubereiten, veranstaltete die KPD-Führung Schulungskurse, in denen jeweils 25 bis 30 Teilnehmer mit dem ABC des Marxismus-Leninismus vertraut gemacht und auf die künftige Generallinie der Partei verpflichtet wurden. Nach der Konferenz von Jalta im Februar 1945, auf der die Beschlüsse zur Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen bestätigt wurden, nahmen die Vorstellungen über den Einsatz der kommunistischen Kader konkrete Gestalt an. Sie sollten in mehreren kleinen Gruppen in die besetzten Gebiete gebracht und der politischen Hauptverwaltung der Roten Armee unterstellt werden. Ausdrücklich wurde festgehalten, dass sie nur Hilfsfunktionen für die Besatzungsorgane erfüllen sollten. Erst für eine zweite Phase wurden erweiterte Aufgaben, vor allem der Neuaufbau der KPD, ins Auge gefasst. Dementsprechend hieß es in den Anfang April 1945 verabschiedeten Richtlinien der KPD für ihre Tätigkeit in den ersten Wochen: Die auf dem besetzten deutschen Gebiet tätigen Antifaschisten arbeiten im vollen Einvernehmen mit der Besatzungsbehörde und sorgen durch ihre Arbeit unter der Bevölkerung dafür, dass die Befehle und Anweisungen der Besatzungsbehörde als im Interesse des deutschen Volkes liegend unbedingt durchgeführt werden. Mitte April wurden 30 Kader ausgewählt, die den Kommandos der drei sowjetischen Armeen, der ersten und zweiten belorussischen Front sowie der ukrainischen Front zugeteilt werden sollten. Die Vorhut bildete die Gruppe Ulbricht. Am Abend des 1. Mai kehrte Ulbricht von seinem ersten Abstecher nach Berlin zurück. Er berichtete kurz über seine Eindrücke und gab danach den Fahrplan für die kommenden Tage bekannt. Es wird unsere Aufgabe sein, die deutschen Selbstverwaltungsorgane in Berlin aufzubauen. Wir werden in die verschiedenen Berliner Bezirke fahren und dort aus den antifaschistisch-demokratischen Kräften jene heraussuchen, die sich für den Aufbau der neuen deutschen Verwaltung eignen. Viele hätten gemeint, dass der 1. Mai zu einem großartigen Verbrüderungsfest zwischen deutschen und russischen Kommunisten werden würde. Doch davon sei nichts zu bemerken, notierte der norwegische Korrespondent in Berlin, Theo Findahl. Abends schlendern junge Soldaten in einem Gemisch von Sieges- und Alkoholrausch durch die Podbielski-Allee und suchen mit lauter Stimme nach jungen Frauen. Willy Brandt und Astrid Lindgren in Stockholm. Am selben Abend des 1. Mai 1945 versammelte sich in Stockholm eine Gruppe internationaler Sozialisten, die sich den Namen Kleine Internationale gegeben hatte, um zusammen mit schwedischen Genossen den Kampftag der Arbeiterbewegung zu feiern. Unter den einigen hundert Teilnehmern befand sich ein junger deutscher Immigrant, der damals 31-jährige Willy Brandt. Im Dezember 1913 als Herbert Frahm in Lübeck geboren, hatte er sich bereits mit 16 Jahren der Sozialdemokratie angeschlossen, aus Enttäuschung über den Tolerierungskurs der Partei gegenüber der Brüning-Regierung im Oktober 1931 der SPD den Rücken gekehrt und sich der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, SAP, einer linken Splittergruppe angeschlossen. Im April 1933 war Willy Brandt, wie sein Deck- und Kampfname nun lautete, auf einem Fischerboot nach Dänemark und von dort weiter in die norwegische Hauptstadt Oslo geflüchtet. In erstaunlich kurzer Zeit hatte er die norwegische Sprache gelernt. Neben seiner journalistischen Arbeit für die SAP-Exilorganisation schrieb er zahlreiche Artikel für Zeitungen der norwegischen Arbeiterbewegung, mit denen er das Publikum über die aktuellen Entwicklungen in Hitlerdeutschland ins Bild setzen wollte. Nach dem Überfall der Wehrmacht auf Norwegen im April 1940 musste Brandt ein weiteres Mal fliehen, diesmal ins schwedische Stockholm. Die Erfahrungen des skandinavischen Exils sollten für ihn prägend werden. Hier, im freien Klima der norwegischen und schwedischen Sozialdemokratie, entfernte er sich von den dogmatischen Positionen seiner frühen Jahre, wandelte sich der junge, revolutionäre Sozialist zum pragmatischen linken Sozialdemokraten. Ein Lernprozess, der eine unabdingbare Voraussetzung war für seine steile Nachkriegskarriere, die ihn an die Spitze der Berliner SPD und schließlich 1969 ins Bundeskanzleramt führen sollte. An jenem Abend, gegen Ende der Feier, eilte Willy Brandt ans Rednerpult und verlas eine Resolution. Wir, die sozialistischen Flüchtlinge, möchten der schwedischen Arbeiterbewegung und dem schwedischen Volk Dank sagen für die Gastfreundschaft, die wir gefunden haben. Wir wollen danken für die Hilfe, die Schweden den Opfern des Krieges gewährt hat. Noch während er sprach, wurde ihm eine Agenturmeldung heraufgereicht, die er der Versammlung sofort zur Kenntnis gab. Liebe Freunde, jetzt kann es sich nur noch um Tage handeln. Hitler hat sich durch Selbstmord der Verantwortung entzogen. Wir gehen in tiefer Bewegung auseinander. So schließt der Bericht. Erst im November 1945 sollte Willy Brandt wieder deutschen Boden betreten. Die norwegische Zeitung Arbeiderbladet schickte ihn mit dem Auftrag, über das Kriegsverbrechertribunal in Nürnberg zu berichten. Doch er beschränkte sich nicht auf die Beobachtung des Prozesses, sondern unternahm mehrere Reisen durch das zerstörte Land. Seine Eindrücke fasste er nach seiner Rückkehr nach Oslo in einem Buch zusammen, das im Sommer 1946 unter dem Titel »Forbrydere og andre tyskere« – »Verbrecher und andere Deutsche« erschien. In den Kampagnen der 60er Jahre machten seine Verleumder aus dem rechtsradikalen und nationalkonservativen Lager daraus Deutsche und andere Verbrecher und verkehrten den Inhalt des Buches ins Gegenteil. Der Immigrant, so der Vorwurf, habe die Deutschen kollektiv für die Verbrechen des Nationalsozialismus in Haftung nehmen wollen. Dabei war es Brandt gerade darum gegangen, die Thesen des britischen Diplomaten Lord Robert Gilbert Van Sittert zurückzuweisen und zu zeigen, dass es auch ein anderes Deutschland gegeben hatte und man daher nicht alle Deutschen zu Verbrechern stempeln dürfe. Gestern war es kalt und regnerisch, aber heute ist Frühling. Ein ganz besonderer Frühling. Nicht irgendein Frühling, sondern der Frühling, in dem der Frieden kam. Himmel, wie herrlich! Als Astrid Lindgren dies am 1. Mai 1945 in ihr Tagebuch schrieb, war der Friede zwar noch nicht gekommen, aber das Kriegsende war absehbar. Die 37-Jährige, die mit ihrem Mann und zwei Kindern in Stockholm lebte, war damals in der Abteilung für Briefzensur des schwedischen Nachrichtendienstes beschäftigt. Sie hatte bis auf wenige Kurzgeschichten noch nichts veröffentlicht, aber bereits für ihre Tochter Karin die Gestalt der Pippi Langstrumpf erfunden und begonnen, die Geschichte aufzuschreiben. Das Buch erschien Ende 1945 und sollte die Verfasserin berühmt machen. Am Abend des 1. Mai, zur gleichen Zeit, als Willy Brandt vor der Gruppe Internationaler Sozialisten sprach, saß Astrid Lindgren vor dem Radiogerät und hörte über den Reichssender Hamburg die Meldung von Hitlers Ende. »Dies ist ein historischer Moment«, notierte sie. »Hitler ist tot. Hitler ist tot. Mussolini ist auch tot. Hitler ist in seiner Hauptstadt gestorben, in der Ruine seiner Hauptstadt und zwischen den Ruinen und Trümmerhaufen seines Landes. Sic transit gloria mundi«,